und auch das Volk Nus, als sie die Gesandten der Lüge bezichtigten, ließen wir ertrinken und machten sie für die Menschen zu einem Zeichen. Und wir haben für die Ungerechten schmerzhafte Strafe bereitet.